Si dice che sia ora di riprendere i lavori, che siamo già alquanto in ritardo. Incomincia oggi pomeriggio il professor Fischer, che ha fatto edizioni critiche delle opere di Schleiermacher, pare, di Augsburg. Sarà una relazione abbastanza breve, poi seguirà seguirà la relazione di Osculati di Milano, poi una pausa, una breve pausa, e infine avremo ancora Ecker e Sorrentino chiuderà la serata in bellezza. No, babbo, non certamente. Do la parola al professor Fischer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, leider spreche ich nicht Italienisch. Ich verstehe auch sehr wenig, aber ich gelobe Besserung und werde es lernen. Dafür werde ich jetzt nicht so lange sprechen, sondern etwas kürzer. Ich möchte eigentlich nur ein einziges Problem in den Mittelpunkt stellen, nämlich die Frage, was versteht Schleiermacher unter unmittelbarem Selbstbewusstsein? Ich habe den Titel meines Vortrages ein bisschen geändert. Er lautet Unmittelbares Selbstbewusstsein als Bestimmungselement von Frömmigkeit in Schleiermachers Glaubenslehre. Das Referat hat vier Teile. Ich werde zunächst die Schwierigkeiten des Begriffes unmittelbares Selbstbewusstsein skizzieren. Dann werde ich in einem zweiten Teil den Sachverhalt erläutern, wie er sich in der ersten Auflage der Glaubenslehre Schleiermachers von 1821-22 darstellt. In einem dritten Teil werde ich zeigen, welche Entwicklung sich von der ersten zur zweiten Auflage vollzogen hat. Und in einem vierten Teil, das wird der längste sein, will ich dann fragen, wie Schleiermacher den Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein in der zweiten Auflage der Glaubenslehre näher bestimmt und was der Sinn dieses Begriffes ist. Diese vier Teile. Ich beginne mit dem ersten Teil. Im Leitsatz zum Paragraphen 3 der Glaubenslehre in der zweiten Auflage findet sich eine berühmte Definition Schleiermachers von Frömmigkeit. Der Leitsatz lautet, die Frömmigkeit, welche die Basis aller kirchlichen Gemeinschaften ausmacht, ist rein für sich betrachtet weder ein Wissen noch ein Tun, sondern, und jetzt kommen zwei Ausdrücke, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Diese bekannte Formel Schleiermachers bietet zumindest zwei Probleme. Das erste Problem besteht darin, wie das Verhältnis von Frömmigkeit zu Wissen und Tun näher bestimmt werden soll. Der Leitsatz will nicht alle Beziehung der Frömmigkeit zu Wissen oder Tun ausklammern, sondern er will nur die Frömmigkeit in ihrem Wesen, das heißt rein für sich betrachtet, bestimmen. Und als solche rein für sich betrachtet ist sie weder ein Wissen noch ein Tun, sondern eine Bestimmtheit des Gefühls oder des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Wenn aber die Frömmigkeit, wie Schleiermacher sagt, keineswegs von aller Verbindung mit dem Wissen und dem Tun abgeschnitten werden soll, dann fragt es sich, wie man sich denn diesen Zusammenhang präzise vorzustellen habe. Das ist ein Problem, über das möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte ein zweites Problem in den Mittelpunkt stellen. Das lautet, was ist der präzise Sinn des Ausdruckes unmittelbares Selbstbewusstsein? Auf den ersten Blick ist dieser Begriff unmöglich. Eine Contradictio in adjecto. Denn Selbstbewusstsein bezeichnet ein wie auch immer geartetes Bewusstsein seiner selbst und rückt damit in die Nähe eines gegenständlichen, eines objektiven Bewusstseins, das Bewusstsein von mir selbst. Es rückt damit also in die Nähe des gegenständlichen Bewusstseins, kann also kein unmittelbares Bewusstsein sein. Soll aber eine unmittelbare Gegebenheit ausgedrückt werden, dann ist der Begriff Bewusstsein oder Selbstbewusstsein dafür eine ungeeignete Kategorie. Weil Bewusstsein immer ein intentionales Korrelat hat. Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Ein Bewusstsein an sich gibt es nicht. Schleiermacher weiß um diese Probleme. Warum hat er trotzdem den Begriff des unmittelbaren Selbstbewusstseins eingeführt und warum hat er an diesem Begriff festgehalten? Was soll mit diesem Begriff zum Ausdruck gebracht werden? Zweitens, wir bahnen uns einen Zugang zum Verständnis des Begriffes, indem wir fragen, wie sehen die Aussagen Schleiermachers in der ersten Auflage der Glaubenslehre aus? Dort ist es der Paragraph 8 in der ersten Auflage. Im Leitsatz zu Paragraph 8, also dem entsprechenden Leitsatz zu Paragraph 3 der zweiten Auflage, fehlt der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein. Dort heißt es kurz und knapp: Die Frömmigkeit an sich ist weder ein Wissen noch ein Tun, sondern eine Neigung und Bestimmtheit des Gefühls. Das ist alles. Lediglich in einer Anmerkung taucht auch der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein auf, und zwar als Interpretationshilfe für den Begriff Gefühl. Ich zitiere Schleiermacher: Unter Gefühl, in der Anmerkung, unter Gefühl verstehe ich das unmittelbare Selbstbewusstsein, wie es, wenn nicht ausschließend, doch vorzüglich einen Zeitteil erfüllt und wesentlich unter den bald stärker, bald schwächer entgegengesetzten Formen des Angenehmen und Unangenehmen vorkommt. Schleiermacher äußert sich in der ersten Auflage noch nicht über die Motive für die Notwendigkeit einer Erläuterung des Begriffes Gefühl durch den anderen Begriff des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Das tut er erst in der zweiten Auflage. Der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein in der Anmerkung hat also eine ganz unbetonte Funktion und dem entspricht es, dass in den weiteren Erläuterungen zum Paragraphen 8 in der ersten Auflage der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein auch nicht weiter auftaucht. Alle Überlegungen Schleiermachers konzentrieren sich auf den Begriff Gefühl und wollen diesen Begriff Gefühl erläutern. Und diese Erläuterungen münden aus in den Satz, ich zitiere Schleiermacher: So bleibt doch als das eigentümliche und ursprüngliche Gebiet der Frömmigkeit das Gefühl übrig. Dieser Schlusssatz aus den Erläuterungen des Paragraphen 8 nimmt sich beinahe aus wie ein Selbstzitat Schleiermachers aus seinem Jugendwerk, aus seinen Reden über die Religion, Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. In den Reden, das haben wir gestern und heute ja schon mehrfach gehört, spielt der Begriff Gefühl eine große Rolle in der ersten Auflage Anschauung und Gefühl. Erst von der zweiten Auflage der Reden, ab 1806, tritt der Begriff Anschauung zurück. Herr Schofner sagt ja, er wird integriert in den Begriff des Gefühls. Es bleibt eigentlich nur der Begriff Gefühl übrig. Und man kann sagen, mit der Konzentration der ersten Auflage der Glaubenslehre auf den Begriff Gefühl scheint die erste Auflage der Glaubenslehre noch sehr viel enger, sich an die Reden anzuschließen als die zweite Auflage der Glaubenslehre, denn dort taucht nun in einem bestimmten Sinne der Begriff des unmittelbaren Selbstbewusstseins auf. Schleiermacher bezieht sich in der ersten Auflage am Ende der Erläuterungen auch ausdrücklich auf die Reden, auf sein Jugendwerk. Also er ist sich dieser Beziehung zu den Reden durchaus bewusst. Nun kann man sagen, auch in der zweiten Auflage nimmt Schleiermacher auf die Reden Bezug, allerdings an einer anderen Stelle, nämlich unmittelbar nach dem Leitsatz und auch in einer anderen Form. Er verweist ganz generell auf die Reden, auf einige Seiten der Reden, während er in der ersten Auflage einige bestimmte Stellen, einigen Seitenzahlen nennt, um zum Ausdruck zu bringen, was er in der Glaubenslehre sagt, entspricht dem, was er in den Reden zum Ausdruck bringt. Diese Beobachtungen mehr formaler Art, also das unmittelbare Selbstbewusstsein in der ersten Auflage nur in der Anmerkung auftaucht und das Schleiermacher in einer spezifischen Weise auf die Reden Bezug nimmt, also diese Beobachtungen mehr formaler Art sollen terminologisch nicht überstrapaziert werden, aber sie lassen ein bestimmtes Gefälle erkennen. Und dieses Gefälle geht dahin, dass der Ausdruck unmittelbares Selbstbewusstsein gegenüber dem Ausdruck Gefühl an Bedeutung und Gewicht gewinnt. Drittens. Also jetzt geht es um die Entwicklung von der ersten Auflage zur zweiten Auflage. Wir haben für diesen Entwicklungsprozess zwei wichtige Quellen. In jüngster Zeit, 1984, im vorigen Jahr, sind erstmals die handschriftlichen Randbemerkungen, die Marginalien Schleiermachers, zur ersten Auflage seiner Glaubenslehre in einer kritischen Edition veröffentlicht worden. Schleiermacher hat zur ersten Auflage zu seinem Handexemplar Marginalien gemacht und die kennen wir erstmals jetzt in einer kritischen Edition. Und wir können anhand dieser Randbemerkungen den Prozess verfolgen, der sich von der ersten zur zweiten Auflage der Glaubenslehre vollzogen hat. Das ist die erste wichtige Quelle. Es gibt dann als zweite wichtige Quelle die Sendschreiben Schleiermachers über seine Glaubenslehre an Lücke. Herr Schrofner hat heute Vormittag aus dem zweiten Sendschreiben zitiert. Diese Sendschreiben sind 1829 erschienen, also zwischen erster und zweiter Auflage. Und in ihnen äußert sich Schleiermacher über die Kritik, die sein Werk erfahren hat und über die Art und Weise, wie er diese Kritik einschätzt. Sowohl in den Marginalien als auch in den Sendschreiben finden wir erste Interpretationsansätze zum Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein. Zunächst zu den Marginalien. In den Marginalien setzt Schleiermacher sich mit einem Kritiker seiner Glaubenslehre auseinander, mit Karl Gottlieb Brettschneider. Brettschneider hatte in einer Rezension der Glaubenslehre in der ersten Auflage die Näherbestimmung des Gefühls als unmittelbares, als Selbstbewusstsein und darüber hinaus die Charakterisierung dieses Selbstbewusstseins als unmittelbar bemängelt, kritisiert. Brettschneider meint, man könne vom Gefühl allenfalls sagen, es sei ein mit Bewusstsein verknüpfter Zustand. Aber man kann vom Gefühl niemals sagen, es sei Selbstbewusstsein. Und schon gar nicht kann man sagen, es sei unmittelbares Selbstbewusstsein. Das geht nicht. Gegenüber diesen kritischen Einwänden Brettschneiders präzisiert Schleiermacher in einer Randbemerkung. Ich zitiere: Unter unmittelbar verstehe ich ursprünglich, dass es nämlich nicht an einem Wissen oder Tun haftet. Soweit das Zitat, die Randbemerkung. Das unmittelbare Selbstbewusstsein verdankt sich weder einem Wissen noch einem Tun. Es ist ursprünglich, es ist eigenen Rechtes, unableitbar. Und das wird in einer weiteren Randbemerkung noch einmal unterstrichen. In dieser zweiten Randbemerkung wehrt sich Schleiermacher gegen das Missverständnis, als wolle er die Frömmigkeit aus dem Gefühl herleiten, ableiten. Schleiermacher meint, dass gegenüber der Frömmigkeit alle Ableitungsversuche versagen. Mit der Beschreibung der Frömmigkeit als einer Bestimmtheit des Gefühls soll der Frömmigkeit lediglich ihr Ort, ihr Sitz angewiesen werden. Das ist der Befund in den Marginalien. Ganz ähnlich äußert sich Schleiermacher nun auch in den Sendschreiben an Lücke. Ich beziehe mich vor allem auf das erste Sendschreiben an Lücke. Dort sagt Schleiermacher, das fromme Gefühl entsteht nicht aus irgendwelchen Vorstellungen, es lässt sich nicht aus irgendwelchen Vorstellungen deduzieren. Das sind Fehlinterpretationen und im Gegenzug zu solchen Fehlinterpretationen erläutert Schleiermacher, und zwar in einer Sprache, die beinahe an die Sprache der modernen Existenz, Philosophie und Theologie erinnert. Er sagt nämlich an dieser Stelle, dass das, jetzt wörtlich, was ich unter dem frommen Gefühl verstehe, gar nicht von der Vorstellung ausgeht, sondern die ursprüngliche Aussage ist über ein unmittelbares Existenzialverhältnis. Die ursprüngliche Aussage über ein unmittelbares Existenzialverhältnis. Soweit das Zitat. Im frommen Gefühl kommt mit dem unmittelbaren Existenzialverhältnis ein ursprüngliches Geschehen zur Wirklichkeit. Man darf diese Aussage Schleiermachers nicht dahin missdeuten, als würde nun mit dem Wort ursprüngliche Aussage sich doch wieder ein Reflexionselement in das unmittelbare Existenzialverhältnis einschleichen. Im Medium der sprachlichen Beschreibung dieses Geschehens bringt sich immer schon die Reflexion zur Geltung. Aber man muss von der Beschreibung dieses Phänomens das Phänomen selbst unterscheiden. Die Unmittelbarkeit und die Ursprünglichkeit dieses Phänomens. Das heißt, es lässt sich als der eigentliche Sinn der Näherbestimmungen des Ausdruckes unmittelbares Selbstbewusstsein in den Marginalien und in dem Sendschreiben an Lücke Folgendes festhalten. Das Ereignis der Frömmigkeit ist ein kontingentes Geschehen. Es ist schlechterdings unableitbar. Es ist eigenen Rechtes. Nun der vierte Teil. Wie sieht es in der zweiten Auflage der Glaubenslehre aus? Man kann sagen, dieser Interpretationsansatz mit dem Ausdruck oder mit der Interpretation der Frömmigkeit als Gefühl bzw. als unmittelbarem Selbstbewusstsein soll die Unableitbarkeit, die Kontingenz des Geschehens zum Ausdruck gebracht werden. Dieser Interpretationsansatz lässt sich nun an der zweiten Auflage der Glaubenslehre im dritten Paragraphen bewähren. Die kritischen Anfragen an Schleiermacher, an die erste Auflage, haben Schleiermacher bewogen, in der zweiten Auflage, dass die beiden Begriffe Gefühl und unmittelbares Selbstbewusstsein nun näher zu beschreiben. Und zwar sowohl die Begriffe für sich, dann auch noch in ihrem Verhältnis zueinander. Man kann sagen, Gefühl und unmittelbares Selbstbewusstsein verhalten sich, wie der umgangssprachliche Ausdruck, zu einem wissenschaftlichen Terminus. Gefühl ist ein Ausdruck der Umgangssprache, unmittelbares Selbstbewusstsein ist ein Ausdruck der Wissenschaft, der Philosophie. Gefühl und unmittelbares Selbstbewusstsein sind nicht identisch, aber sie weisen auf den gleichen Gegenstand, nämlich auf den Ort der Frömmigkeit. Beide bezeichnen den Ort der Frömmigkeit, aber auf unterschiedliche Weise, umgangssprachlich und wissenschaftlich. Wir erfahren jetzt also etwas über das Motiv, das Schleiermacher veranlasst hat, den Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein nicht nur einzuführen, sondern beizubehalten und ihm sogar eine besondere Stellung zuzuweisen. Die Einführung des Begriffes ist motiviert oder veranlasst durch den wissenschaftlichen Charakter der Glaubenslehre. Mittels dieses Begriffes wird ein Phänomen einer wissenschaftlichen Betrachtung unterzogen, unterworfen, obwohl dieses Phänomen selbst etwas ganz anderes ist als Wissenschaft. Diese Andersartigkeit kommt zunächst zum Ausdruck durch die Abgrenzung der Frömmigkeit gegen Wissen, Tun und Wissen. Die Abgrenzung der Frömmigkeit gegen Wissen und Tun, in der Sprache der Reden, gegen Moral und Metaphysik. Das haben wir gestern und heute schon so zur Genüge gehört, dass ich mir die weiteren Ausführungen darüber schenken kann. Man kann sagen, Wissen und Tun haben zwar etwas mit der Frömmigkeit zu tun, machen aber nicht das Wesen der Frömmigkeit aus. Jetzt fragen wir, was macht das Wesen der Frömmigkeit aus? Schleiermacher sagt in der wissenschaftlichen Sprache eine Bestimmtheit des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Und jetzt fragen wir, was heißt das? Was heißt das? Es ist bezeichnend für die Ausführung im dritten Paragraphen der Glaubenslehre, dass Schleiermacher im Blick auf diesen Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein eine Präzisierung durch Abgrenzung vornimmt. Er beschreibt nicht positiv, was der Begriff eigentlich beinhaltet, sondern er macht durch das, was er nicht meint, deutlich, was dieser Begriff sagen soll, was er nicht meint. Mit dem Ausdruck Gefühl, sagt Schleiermacher, könnte man immer auch die Vorstellung von bewusstlosen Zuständen verbinden. Gefühl als bewusstlose Zustände. Das trifft aber nicht das religiöse Gefühl. Um solch ein Missverständnis auszuklammern, um also den Begriff Gefühl gegenüber gefühllosen Zuständen abzugrenzen, bestimmt Schleiermacher Frömmigkeit als Selbstbewusstsein. Das ist niemals gefühllos. Der Begriff Selbstbewusstsein gewinnt seine Bestimmtheit aber nicht durch positive Umschreibungen, sondern eben durch seine Gegensatzfunktion zu bewusstlosen Zuständen. Und genauso klärt Schleiermacher nun auch den Begriff unmittelbar durch die Gegensatzbeziehung. Ich sagte schon, der Begriff Selbstbewusstsein meint im strikten Sinne das Bewusstsein, dass das Ich von sich selbst hat. Und insofern ist es irgendwie vermittelt. Selbstbewusstsein ist immer durch irgendetwas vermittelt. Im Selbstbewusstsein spiegelt sich die eigene Befindlichkeit, vermittelt durch eine bestimmte Vorstellung. Solch ein Verständnis von Selbstbewusstsein scheidet für die Frömmigkeit aus. Und diese Ausgrenzung solch eines Selbstbewusstseins leistet Schleiermacher durch den Begriff unmittelbar. Aber auch der Begriff unmittelbar ergibt sich nicht und kann sich ja nicht ergeben aus positiven Umschreibungen. Wie soll man das Unmittelbare näher beschreiben? Sondern er ergibt sich ergibt sich durch seine Gegensatzfunktion zu einem Selbstbewusstsein, das primär durch Denken oder Wollen konstituiert ist. Also durch seine Gegensatzfunktion zu einem vermittelten Selbstbewusstsein. Und so heißt es zusammenfassend, ich zitiere, es wird jedem, nein, ich brauche nicht zu zitieren, es ist schon deutlich. Also nach diesem Kanon nun kann man sagen, also das Bewusstsein oder Frömmigkeit ist niemals bewusstloser Zustand, sondern immer Selbstbewusstsein, aber ein solches Selbstbewusstsein, das nicht vermittelt ist, sondern unmittelbar. Nach diesem Kanon, sagt Schleiermacher, können Freude und Leid religiöse Gefühle sein. Können. Sie brauchen es nicht, aber sie können sein. Wenn ich mich über das schöne Essen freue, ist das nicht ein religiöses Gefühl, es ist ein anderes Gefühl. Aber es gibt ein Gefühl von Freude und von Leid, das religiös sein kann. Nicht hingegen religiös können sein Selbstbilligung oder Selbstmissbilligung. Denn das sind Formen der Selbstbeziehung, die durch die Reflexion vermittelt sind. Es bereitet Schleiermacher aber Schwierigkeiten, den Ausdruck unmittelbares Selbstbewusstsein in einem direkten Zugriff positiv zu beschreiben. Er kann immer nur durch das, was er nicht meint, zum Ausdruck bringen, was mit dem Begriff eigentlich ausgesagt werden soll. Trotzdem scheint der Begriff für Schleiermacher unverzichtbar zu sein. Er ist deshalb unverzichtbar, weil er besser als der umgangssprachliche Ausdruck Gefühl das Verständnis der Frömmigkeit vor Missverständnissen, vor Fehldeutungen zu bewahren vermag. Und diese Missverständnisse laufen nach Schleiermacher alle darauf hinaus, der Frömmigkeit ihre unverwechselbare Eigenständigkeit, ihre Eigentümlichkeit, ihre Unableitbarkeit, ihre Kontingenz direkt oder indirekt streitig zu machen. Und dagegen wird der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein aufgeboten. Es geht Schleiermacher also auch in der zweiten Auflage der Glaubenslehre darum, dieses Kontingente, dieses unableitbare Geschehen von Frömmigkeit sicherzustellen. Und dafür nimmt er auch terminologische Probleme in Kauf, die sich aus der Deutung dieses religiösen Geschehens mittels wissenschaftlicher Begriffe ergeben. Das Ausmaß der Schwierigkeiten, Frömmigkeit zu beschreiben, kann man sich vergegenwärtigen durch einen Rückblick Schleiermachers oder auf das Jugendwerk Schleiermachers auf die Reden. In den Reden findet sich eine Passage, in der Schleiermacher in der zweiten Rede versucht, das religiöse Gefühl, die Frömmigkeit zu beschreiben. Ich zitiere. Jener erste geheimnisvolle Augenblick, der bei jeder sinnlichen Wahrnehmung vorkommt, ehe noch Anschauung und Gefühl sich trennen, wo der Sinn und sein Gegenstand gleichsam ineinander geflossen und eins geworden sind, ehe noch beide an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren. Ich weiß, wie unbeschreiblich er ist, wie schnell er vorübergeht. Ich wollte aber, ihr könntet ihn festhalten. Flüchtig ist er und durchsichtig wie der erste Duft, womit der Tau die erwachten Blumen anhaucht, schamhaft und zart wie ein jungfräulicher Kuss. Schnell und zauberisch entwickelt sich eine Erscheinung, eine Begebenheit zu einem Bilde des Universums. So wie sie sich formt, die geliebte und immer gesuchte Gestalt, flieht ihr meine Seele entgegen. Die geringste Erschütterung und es verweht die heilige Umarmung und nun erst steht die Anschauung vor mir als eine abgesonderte Gestalt. Ich messe sie und sie spiegelt sich in der offenen Seele wie das Bild der sich entwindenden Geliebten in dem aufgeschlagenen Auge des Jünglings. Und nun erst arbeitet sich das Gefühl aus dem Inneren empor. Dieser Moment ist die höchste Blüte der Religion. Soweit das Zitat aus der ersten Auflage der Rede. Man darf diese und ähnliche Ausdrücke nicht nur werten als die überschwänglichen Ergüsse des jugendlichen Romantikers Schleiermachers. Natürlich sind sie das auch. Und Schleiermacher hat in der zweiten Auflage seiner Glaubenslehre an dieser Stelle den romantischen Wildwuchs auch gekappt. Aber in ihrem Kern sind diese Aussagen anderes und mehr. Sie sind, modern gesprochen, der Ausdruck für die Unverfügbarkeit des religiösen Geschehens, für die Unverfügbarkeit des, in Reden gesprochen, des Handelns des Universums auf den Menschen. Die Unverfügbarkeit. Und das lässt sich adäquat eben nicht beschreiben. Nun kann man sagen, wenn aber schon die poetische Sprache das fromme Erlebnis nur annäherungsweise beschreiben kann, um wie viel weniger dann die wissenschaftliche Sprache? Wenn Schleiermacher gleichwohl den Versuch unternimmt, dieses Geschehen nun auch sprachlich auszusagen und es darüber hinaus auch noch mittels wissenschaftlicher Begrifflichkeit zu erschließen, dann gibt es offensichtlich noch ein zweites Motiv, den Ausdruck Gefühl zu erläutern durch den Begriff des unmittelbaren Selbstbewusstseins. Schleiermacher liegt entscheidend an der Positivität der Religion, an der geschichtlichen Positivität der Religion und also auch an der geschichtlichen Faktizität des religiösen Erlebens. Religion ist da und Frömmigkeit ist da, unableitbar. Das ist für ihn ein entscheidender Gesichtspunkt, aber er will sich damit nicht zufrieden geben. Er möchte nicht nur die Eigenständigkeit, die Unableitbarkeit, die Kontingenz des religiösen Erlebnisses zum Ausdruck bringen, sondern er möchte auch die Wahrheit der Religion diskutieren. Er möchte die Wahrheit der Religion diskussionsfähig zur Sprache bringen. Dass die Religion schlechthin unableitbar ist, das schließt nicht aus, dass sie notwendig ist. Unableitbarkeit und Kontingenz sagen etwas aus über die Art des Entstehens von Religion. Die Notwendigkeit sagt etwas aus über die Wahrheit der Religion. Wenn man aber Wahrheit nicht nur behaupten will, sondern wenn man Wahrheit verständlich, kommunikabel zur Sprache bringen will, dann muss die religiöse Erfahrung auch ein Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung, Bearbeitung werden können. Und das versucht die Glaubenslehre, indem sie die Frömmigkeit in die Terminologie der Bewusstseinsphilosophie übersetzt und auslegt. Man muss sich aber klar machen, dass es sich bei dieser Übersetzung in eine der Frömmigkeit von Hause aus fremde Denk- und Sprachgestalt um Hilfskonstruktionen handelt. Es sind Hilfskonstruktionen. Man kann sagen, schon der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein ist solch eine Hilfskonstruktion. Aber auch die Analysen, die auf diesen Begriff aufbauen, sind ebenfalls Hilfskonstruktionen. Wenn man Schleiermacher verstehen will, muss man ihn von seiner Intention verstehen, worauf er hinzielt, und man darf ihn nicht zu verstehen versuchen oder man darf ihn nicht festlegen auf diese Hilfskonstruktionen. Man muss Schleiermacher von der Intention lesen und nicht von den Hilfskonstruktionen. Es wäre ein arges Missverständnis, das immer wieder praktiziert wird, wenn man Schleiermacher auf diese Hilfskonstruktionen festlegen wollte und an der Stichhaltigkeit oder an der fehlenden Stichhaltigkeit dieser Hilfskonstruktionen auch über das Gelingen oder das Misslingen seines Bewusstseins philosophischen Interpretationsmodells von Religion oder, entschuldigen Sie, das war verkehrt. Ich wiederhole mich. Also man darf Schleiermacher nicht auf die Hilfskonstruktionen festlegen, um dann an der Stichhaltigkeit oder der fehlenden Stichhaltigkeit dieses bewusstseinsphilosophischen Modells auch über die Stichhaltigkeit seiner Interpretation von Religion zu befinden, sondern man muss sich an der Intention dieser Interpretation von Gefühl und Frömmigkeit orientieren und muss von daher die Bewusstseinskonstruktionen lesen. Man kann sagen, schon der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein ist in sich unmöglich. Er hält einer strengen philosophischen Analyse nicht stand. Aber von der Intention, die Schleiermacher damit zum Ausdruck bringen will, ist es ein sinnvoller, ein hilfreicher Begriff. Denn man kann sagen, er leistet für Schleiermacher ein Dreifaches. Und damit schließe ich. Erstens bewahrt er das Phänomen des religiösen Gefühls, also der Ausdruck unmittelbares Selbstbewusstsein bewahrt das Phänomen des religiösen Gefühls vor Missverständnissen, die in Richtung gefühlslose Zustände gehen, beziehungsweise vor Missverständnissen, die das religiöse Gefühl in Abhängigkeit von Metaphysik oder Moral bringen. Zweitens erlaubt der Begriff unmittelbares Selbstbewusstsein die Frömmigkeit auch auf der Ebene der Wissenschaft zu diskutieren. Und drittens, und daran lag mir in besonderer Weise, leistet der Begriff gerade durch das Adjektiv unmittelbar die Frömmigkeit als etwas Kontingentes, als etwas Eigenständiges, als etwas Unableitbares deutlich zu machen und damit alle Versuche abzuwehren, Religion zu verstehen als die Selbstproduktion des Bewusstseins. Das ist der eigentliche, die eigentliche Front, gegen die ganze Argumentation geht. Man kann sagen, damit hat Schleiermacher im Grunde die Vorwürfe Feuerbachs schon vorausgenommen und in seiner Theorie verarbeitet. Was das dann näher bedeutet, das müsste man näher ausführen, indem man nun den Paragraphen 4 interpretiert, nämlich das unmittelbare Gefühl als schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl. Aber ich habe meine Zeit schon überschritten und das wäre eine neue Aufgabe. Vielen herzlichen Dank.